Melons! Ahoi, hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Uncommon Taste, dem Videospiel-Podcast mit Merlin und Joe. Genau, und heute haben wir die allererste Folge, wo Joe außer Haus ist. Wir haben ihn rausgeschmissen und nach Belgien verbannt. Ja, aber nur, weil ich Konsolenspieler bin. Korrekt, es lag komplett nur daran. Ich habe lange die Schnauze voll gehabt, habe ihn samt seiner ganzen Sache rausgeschmissen, außer die Konsolen, die stehen neben mir auf dem sowas nennt man auch Heuchler. Richtig korrekt. Rückgratlos wie ich bin, habe ich ihn rausgeworfen oder seine Konsolen behalten. Dadurch bin ich ja allerdings jetzt Experte in allen Bereichen. Und deswegen wird Joe demnächst sowieso durch einen Speichelleck ersetzt. Das ist jetzt wohl der nächste Plan. Richtig. Aber so grundlegend, genau, Joe ist in Belgien für ein halbes Jahr. Das heißt also, wir nehmen jetzt über Skype auf. Macht für euch keinen großen Unterschied, aber wir dachten, wir erwähnen es trotzdem mal. Ja, diese Woche wieder einiges an News-Themen und ein großes Hauptthema. Joe kann ja mal kurz eine Übersicht geben, damit ihr wisst, was euch erwartet. Genau, also heute haben wir nur zwei News-Nachrichten für euch. Und zwar zum einen geht es wieder mal um Steam, wie auch letztes Mal schon. Und zwar gibt es da eine nicht ganz so schöne Nachricht für alle Steam-Fans. Und zwar wurde Valve vom Bundesverband der Verbraucherzentralen abgemahnt aufgrund seiner neuen Nutzungsbedingungen. Da geht es unter anderem auch um die um das Weiterverkaufen von digitalen Spielen und so weiter. Und da werden wir uns mal ein bisschen damit beschäftigen. Und die zweite News, die wahrscheinlich für alle Konsolenspieler mit die wichtigste in den letzten zwei Wochen war, es gibt endlich einen Release-Termin für die Wii U, es gibt Preise, es gibt mehrere Informationen zu Launch-Titeln und so weiter, und die werden wir kurz zusammenfassen, auch noch drauf eingehen. Und es wurden auch noch ein paar neue Exklusivspiele für die Wii U angekündigt, was uns dann heute zu unserem Hauptthema führt, nämlich es geht um Exklusivspiele, was bringen sie eigentlich für Publisher, für Hersteller, für die Konsolenhersteller und was halten wir davon? Das wird dann heute unser Hauptthema sein. Genau, und Merlin, der wird jetzt mal beginnen, und zwar wird er euch jetzt mal kurz erklären, was denn der Verbraucherzentrale Bundesverband für Probleme mit Steam hat. Genau, und zwar ist der Bundesverband der Verbraucherzentrale anscheinend im Ausland schon relativ bekannt für seine Unnachgiebigkeit, was den ganzen Bereich Videospiele angeht. Da gab es schon des Öfteren mal Klagen, unter anderem auch gegen Blizzard, und jetzt hat Valve eine Abmahnung gekriegt, und zwar aus zwei Gründen. Es geht zum einen um die neuen Nutzungsbedingungen, die jetzt im August rausgekommen sind für Steam. Die kann man ganz normal annehmen und auf OK klicken, wenn man die dann angezeigt bekommt, wenn man das erste Mal startet, nachdem man die neuen Nutzungsbedingungen quasi in Kraft getreten sind. Wenn man sie allerdings nicht annehmen möchte und das Ganze abbricht, dann hat man keinen Zugriff mehr auf sein Konto. Das ist ja soweit relativ normal. Das Problem dabei ist nur, und deswegen gab es auch eine Abmahnung vom Bundesverband der Verbraucherzentrale, dass man halt die Spiele, die man vorher gekauft hat, unter anderen Nutzungsbedingungen, dann ebenfalls nicht mehr nutzen kann. Das heißt also, die Abmahnung betrifft hauptsächlich das Faktum, dass sie sagen, Steam kann ich einfach ohne weiteres neue Nutzungsbedingungen einführen und allen Leuten den Zugang auf ihr Konto versagen, dass diese neuen Nutzungsbedingungen nicht annimmt. Und zweitens geht es unter anderem auch um den Weiterverkauf von Spielen. Immer ein heiß diskutiertes Thema, in den USA wesentlich mehr als hier in Deutschland. Der deutsche Gebrauchtwarenmarkt ist im Bereich Spiele nicht so richtig groß. Aber gerade in den USA ist immer ein großes Thema, und was die digitalen Medien angeht, sowieso, weil natürlich im Normalfall die meisten digitalen Spiele nicht weiterverkauft werden können. Jetzt gab es 2010 in Deutschland schon ein Urteil. Gab es auch schon mal eine Klage, das ging dabei auch wieder um Steam. Und da hat allerdings das deutsche Bundesgericht die Steam quasi bestätigt und hat gesagt, es ist gar kein Problem, Steam kann das ruhig so einführen und so durchsetzen, dass die Spiele, die auf Steam gekauft werden, nicht weiterverkauft werden können an Dritte, weil es ja vorher einfach in den Nutzungsbedingungen drinsteht, in der Euler, und entsprechend die Leute darüber informiert sind und sich ja dann ebenfalls dagegen entscheiden können, Spiele auf Steam zu kaufen. Jetzt gab es allerdings im 2012, das habt ihr wahrscheinlich mitgekriegt, ein weiteres Gerichtsurteil, diesmal vom Europäischen Gerichtshof, und der hat gesagt, nein, das kann nicht sein. Alle Spiele müssen weiterverkaufbar sein, wie alle anderen Produkte auch, auch digitale Spiele. Und entsprechend müsste Steam theoretisch sich eigentlich diesem neuen Gerichtsspruch beugen und sagen, okay, unsere Spiele werden in Zukunft weiterverkaufbar sein. Das ist ebenfalls Teil der Abmahnung der Verbraucherzentrale. Und das heißt also, Steam muss jetzt darauf reagieren. Ursprünglich gab es eine Deadline bis zum 26.09.2012. Da hat Steam oder beziehungsweise Valve gar nicht darauf reagiert. Und jetzt hat der Bundesverband der Verbraucherzentrale nochmal eine weitere Deadline gesetzt bis zum 10.10. Und danach werden sie dann vor Gericht ziehen mit der ganzen Sache. Spannend ist jetzt quasi, wie Steam darauf reagiert, beziehungsweise Valve darauf reagiert. Grundlegend ist es ja immer ein sehr breit diskutiertes Thema, gerade was Weiterverkauf angeht, aber auch allgemein Nutzungsbedingungen, wie viele Rechte hat der Kunde, wie viele Rechte hat der Publisher, beziehungsweise der Verkäufer, der Händler. Spannendes Thema. Ich weiß nicht, was sagst du denn dazu, Joe? Naja, also das Ding mit den Nutzerbedingungen, das hatten wir ja auch schon mit dem Portal von Electronic Arts, ich weiß nicht, wie es hieß, war es Origin? Ja, ich glaube, es war Origin. Ich glaube eher Origin. Genau, und ich meine, grundsätzlich kann ich es halt nachvollziehen, dass sich halt viele Spiele aufregen. Wenn du das Spiel kaufst unter anderen Nutzerbedingungen und dann nicht mehr drauf zugreifen kannst, weil du die neue Nutzerbedingung nicht annehmen willst, kann eigentlich meiner Meinung nach nicht sein, und da muss Valve auf jeden Fall meiner Meinung nach was ändern. Zum Gebrauchtspielemarkt, wie du auch schon gesagt hast, der EuGH hat jetzt beschlossen, dass alles, was digital ist, mehr oder weniger auch weiterverkauft werden kann. Man muss nur, sofern es Software ist, das von seinem eigenen PC deinstallieren. Also man, wie auch in echt auch, also du verkaufst das Ding und besitzt es dann selbst nicht mehr. Ich selbst bin jetzt auch nicht so ein großer Nutzer des Gebrauchtspielemarkts. Ich habe das früher mal ein bisschen mehr gemacht. Aber an sich denke ich auch, dass wenn ich ein Spiel gekauft habe, dass ich sozusagen das Recht habe, mit dem Spiel zu machen, was ich will. Also das Gleiche mit einem Auto oder anderen Gegenständen. Wenn ich mein Auto verkaufen möchte, und ich es komplett besitze, dann möchte ich das auch tun dürfen, ohne dass mir jemand vorschreiben kann, ob ich das tun möchte oder nicht. Also von daher kann ich schon verstehen, warum sich viele User aufregen, und denke auch, dass Valve da ein bisschen was verändern sollte. Ich weiß nicht, was du dazu denkst. Ja, das ist immer so eine Sache. Also ich bin auch kein großer Mensch, der jetzt irgendwie seine Spiele gebraucht verkauft. Zum einen, weil ich meistens jemand bin, der seine Spiele auch nach 10 Jahren nochmal in die Hand nimmt, wenn sie mir gut gefallen haben, und sie dann entsprechend nochmal spielt. Aber zum anderen, weil es mir einfach auch quasi den Aufwand nicht wert ist, die paar Euro. Aber ich kann es natürlich trotzdem durchaus nachvollziehen. Also gerade was das digitale Medium angeht, gab es sehr oft Diskussionen, und vom Prinzip her haben die da ja eine gewisse Sonderstellung, weil alles andere darf ja im Normalfall weiter verkauft werden. Es gab jetzt ja auch den Online-Pass für gewisse Multiplayer-Titel, dass wenn man es gebraucht kauft, dann kann man das zwar machen, aber man kann dann halt eben nicht online auf den Server spielen. Man muss sich dann für 15 Euro vom Publisher nochmal einen Pass kaufen, damit man halt online spielen kann, so ungefähr. Der ist nur einmal gültig, und wenn man es dann nochmal weiterverkaufen will, dann muss der nächste sich wieder einen Pass kaufen, sodass der Publisher ein bisschen was dran mitverdient. Was ja grundlegend nachvollziehbar ist, sie verdienen halt am Dritthandel, so ungefähr, also am Handel von Spielern untereinander, verdienen die rein gar nichts. Von daher ein Stück weit nachvollziehbar. Ich finde es eigentlich viel interessanter, dass es hier dabei um die Nutzungsbedingungen geht. Also ich finde, das ist eigentlich so der spannendste Teil daran, weil grundlegend ist es ja schon so, wenn du unter alten Nutzungsbedingungen etwas gekauft hast oder erworben hast quasi, dann solltest du das auch unter diesen Nutzungsbedingungen halt so lange nutzen können, wie du willst. Du hast, wie du schon gesagt hast, eigentlich das Produkt gekauft so, und das unter den Bedingungen, die angegeben waren. Solange du die erfüllst, dann solltest du es auch nutzen können. Und wenn es dann neue Bedingungen gibt, dann kann man ohne Probleme argumentieren, finde ich, dass man halt diese Bedingungen zwar nicht erfüllt, aber das ist auch egal, weil man unter den Bedingungen das Spiel nicht gekauft hat. Ich bin einfach gespannt, wie Valve jetzt reagiert, ob die tatsächlich deswegen nachbessern. Also wie gesagt, so ein Stück weit ist dieser Bundesverband der Verbraucherzentrale schon ein wenig berüchtigt im Ausland. Und die Leute wissen auch, beziehungsweise die Publisher und die Branche weiß, dass die das durchaus ernst meinen. Das wäre nicht das erste Mal, dass die vor Gericht ziehen wegen sowas. Das heißt also, Valve kann davon ausgehen, dass, wenn sie bis zum 10.10. nicht reagieren, das Ganze vorm Gericht landet, und das würde bedeuten, dass sie im Zweifelsfall vielleicht sogar verlieren und dann halt, ja, dem Rechtsspruch nach reagieren und nachbessern müssen. Und ich glaube, das ist nicht in ihrem Sinne. Ich glaube, die wollen dann eher selbst Hand anlegen und quasi eine Art Kompromiss schaffen und sagen, hier, das und das werden wir nachbessern, seid ihr damit einverstanden und zufrieden. Und dann ist das Ganze für die aus der Welt, als wenn sie halt wirklich dann einfach ein rechtsgültiges Urteil haben, an das sie sich komplett halten müssen. Ja, ich glaube auch nicht, dass Valve jetzt Lust darauf hat, einen langwierigen Rechtsstreit jetzt einzugehen mit diesem Bundesverband der Verbraucherzentralen, und kann mir dann auch vorstellen, dass sie jetzt wahrscheinlich noch bis zum 10. Oktober dann versuchen, irgendwie einen Kompromiss zu finden mit denen, und dass sie dann auch den gerichtlichen Kosten dann ein bisschen aus dem Weg gehen. Ja, das ist natürlich auch nochmal so ein zusätzliches Problem, das stimmt schon, ja. Ja, sehr etwas kontroverse Nachrichten zu meinem geliebten Steam und geliebten Valve. Deswegen wollen wir jetzt auch nicht mehr drüber reden. Das ist alles viel zu negativ. Kommen wir direkt zur nächsten News. Und die nächste News ist mal wieder die Wii U. Wir haben sie natürlich schon so ein bisschen, ne, breitgetreten die letzte Zeit, aber sie ist halt einfach gerade das Relevanteste, was in den News passiert, gerade im Konsolenmarkt. Und Joe fasst nochmal jetzt zusammen, was wir wirklich an konkreten Details jetzt endlich wissen, was letztendlich quasi, ja, eigentlich fast alles ist, außer das Online-System. Genau, Nintendo hat auf eigenen Konferenzen kurz vor der Tokyo Game Show endlich Details zum Release-Zeitraum der Wii U rausgegeben. Und zwar wird die Wii U in Europa am 30. November, also am Ende des Jahres, erscheinen. Und damit sogar eine Woche vor Japan, was meiner Meinung nach ziemlich wahrscheinlich einzigartig ist. Also die USA kriegt die Konsole schon am 18. November und Japan erst am 8. Dezember. Also ist Japan von den drei großen Regionen sogar als letztes dran, was mich ziemlich überrascht hat, muss ich ehrlich sagen. Ja, das ist echt ziemlich verrückt. Ja, und sie wird in zwei verschiedenen Versionen erhältlich sein. Das eine ist das Basis Pack. Da ist die Wii U-Konsole in weiß drin mit einem internen Flashspeicher von 8 GB. Ein weißes Tablet-Gamepad wird enthalten sein und ein HDMI-Kabel. Das Ganze kostet euch dann 299 €, also ungefähr 300 €. Und das Premium-Pack, da habt ihr die Wii U-Konsole in schwarz, habt einen 32 GB großen Speicher, ein schwarzes Gamepad, ein HDMI-Kabel, eine Sensorleiste, eine Ladestation fürs Pad und auch das Spiel Nintendo Land, das natürlich jeder haben sollte. Dringend, yay! Das Ganze kostet dann 350 €. Und ich habe vorhin mal bei Amazon geguckt. So wie es aussieht, sind beide Packs mittlerweile schon, zumindest was die Vorbestellung angeht, ausverkauft. Muss mal gucken, ob, wenn ihr dann am Release-Zeitraum im Mediamarkt seid oder im Saturn, ob ihr da noch welche abkriegen könnt. Also auf jeden Fall scheint schon mal der Start mehr oder weniger gelungen zu sein, kann man wohl jetzt schon sagen. Und auch in Amerika anscheinend schon relativ gute, ist schon fast alles ausverkauft. Und ein paar weitere Details vielleicht noch. Also es wird anfangs keinen zweiten oder keinen zusätzlichen Tablet-Controller einzeln zu kaufen geben im Handel. Das liegt einfach daran, dass es momentan noch gar keine Spiele gibt, die zwei Tablets unterstützen werden. Wir soll wahrscheinlich, wenn man das den japanischen Yen-Preis umrechnet, 130 € kosten. Also für einen Controller wirklich sehr viel, aber es ist halt auch so ein kleiner Tablet-Controller, also hätte man das wahrscheinlich erwarten können. Und hat anscheinend eine Reichweite von ungefähr 8 Metern. Über das Online-System ist leider noch nicht wirklich viel bekannt, was ich ein bisschen komisch finde, weil, naja, zwei Monate vor Release sollte man das schon ein bisschen besser wissen. Was mich noch ein bisschen stutziger gemacht hat, war, dass ein Vertreter von Bandai Namco gesagt hat, dass sie selbst noch gar nicht so wirklich wissen, wie das aussehen wird. Und ich meine, wenn ein Entwickler das schon sagt, dann, weiß nicht, finde ich das ziemlich komisch. Und was mich natürlich als jemand, der öfter mal Spiele importiert, auch wieder stört, was ich aber fast schon erwartet habe an Nintendo, es ist wieder eine Regionalsperre drin, also wenn ihr euch eine europäische Konsole kauft, keine Importe aus den USA oder aus Japan. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es da wieder Möglichkeiten gibt, das zu umgehen irgendwie. Und zu den Launch-Titeln, ich werde jetzt nicht alle aufzählen, aber vielleicht die interessantesten: Assassin's Creed 3 wird zur Launch erhältlich sein, für alle Fußballspieler FIFA 13, Call of Duty Black Ops 2 wird erhältlich sein, die Mass Effect 3 Version für die Wii U, Nintendo Land, New Super Mario Bros. U, Rayman Legends und Zombie U von Ubisoft und noch ein paar andere, aber die Liste könnt ihr euch ja selbst online anschauen, also sind auch ein paar Spiele drin, die wahrscheinlich nicht so viel interessiert wie Just Dance 4 oder so Sachen. So viel erstmal ungefähr zu den Details. Die technischen Details, die werde ich jetzt nicht nochmal eingehen. Die decken sich eigentlich mit den Sachen, die vor ungefähr 4 Wochen schon geleakt sind, über die wir auch schon gesprochen haben. Also hat sich nicht. War vom Prinzip her, waren das genau die Sachen, die schon vorher irgendwie klar waren, ja. Ja, also ich bin der Meinung, der Preis ist so, wie ich ihn erwartet habe. Also 300 € für die Basic-Version und 350 für die Premium-Version ist meiner Meinung nach ein ganz guter Preis für das, was man kriegt, denke ich. Der Controller ist wie erwartet teuer, aber wie gesagt, hat man auch nicht anders erwartet. Das Launch-Line-Up finde ich persönlich ein bisschen mäßig. Nintendo hat natürlich noch andere Spiele schon angekündigt, die im Launch-Window, der bis März 2013 dauern soll, erscheinen werden. Da habe ich jetzt zum Beispiel Pikmin 3 noch erkennen können. Auch Darksiders 2 soll eventuell entweder sogar schon im November kommen oder erst ein bisschen später. Ansonsten ist das Launch alleine aber ziemlich groß, aber jetzt nicht qualitativ nicht so stark, finde ich. Und ja, was meinst du denn dazu, Merlin? Grundlegend, also ich, ja, wie du schon gesagt hast, eigentlich sind die meisten Sachen so, wie man sie erwartet hat, irgendwie. 300 Euro ist jetzt kein Kampfpreis, aber es ist völlig in Ordnung für so eine Konsole, ist damit im Rahmen und mit dem, was man erwartet hat. Kein zusätzliches Gamepad, also kein zusätzlichen Tablet-Controller, finde ich persönlich, es ist so ein bisschen merkwürdig, also es ist nachvollziehbar, also ein Stück weit würde ich sagen, ist es eigentlich sogar ganz cool für die Spieler, so, ne? Tut uns leid, ihr könnt es jetzt noch nicht kaufen, weil es keinen Sinn macht, weil es kein Spiel gibt, das es quasi unterstützt. Trotzdem ein bisschen merkwürdig, dass sie den Spielern dann deswegen verbieten, eins zu kaufen, selbst wenn sie wollten. Aber wahrscheinlich liegt das eher daran, dass es wahrscheinlich halt auch was mit der Produktion zu tun hat. Ich meine, die Dinge werden auch ein bisschen aufwendiger zu produzieren sein und entsprechend ist es wahrscheinlich einfach so, dass sie nicht noch zusätzlich irgendwie für jede Konsole, die sie verkaufen, einen zweiten Controller zur Verfügung stellen wollen, weil das wahrscheinlich schwierig werden würde. Ansonsten, das Einzige, was ich noch ein bisschen komisch finde, ist ehrlich gesagt diese 8 GB interne Speicher so. Also dafür, dass es jetzt halt quasi Nintendos Antwort auf die derzeitigen HD-Konsolen wird, machen sie doch schon, wie Nintendo üblich, ein ganzes Stück anders. 8 GB interner Speicher, SSD ist es immerhin, aber das bedeutet eigentlich, dass man keine Spiele darauf irgendwie jetzt auf der Konsole installieren wird wahrscheinlich. Noch kurz zu der Disk, das ist Nintendo eigener Standard. Das ist quasi von der Größe her eine Blu-ray, aber es ist halt eben eine Wii U-Disc, so ungefähr. Und entsprechend ist es kein DVD-Laufwerk und kein Blu-ray-Laufwerk. Man kann also auch keine Filme zum Beispiel darauf abspielen. Und diese 8 GB interner Speicher finde ich ein bisschen merkwürdig. Finde ich auch ein bisschen mager, ehrlich gesagt. Aber ja, passt an sich. Also was ich das Einzige, was mich wirklich, das ist jetzt alles nicht groß überraschend, was ich spannend finde, sind die angekündigten Titel, die exklusiv erscheinen werden. Das müsste man nochmal ansprechen. Bayonetta 2 und Monster Hunter 3 U sind angekündigt. Bayonetta 2 als Exklusivtitel. Und das, finde ich, ist dann doch eher relevant. Also das ist etwas, glaube ich, was für den einen oder anderen nicht unbedingt Kaufgrund, aber auf jeden Fall definitiv ein schwereres Gewicht auf der Waage in Richtung Wii U sein könnte. Ja, da muss ich auch sagen, die Bayonetta 2 Ankündigung hat mich persönlich ziemlich geschockt. Muss ich sagen. Nicht mehr überrascht, gleich schon geschockt. Also ich als sehr großer Fan von Bayonetta, meiner Meinung nach, das beste Actionspiel dieser Generation und vielleicht auch der Generation davor. Also ich glaube, mit Bayonetta habe ich so viel Spaß gehabt wie mit den 4 Devil May Cry Titeln davor nicht zusammen. Und ich habe mich wirklich gefreut, ich wollte unbedingt eine Fortsetzung haben und es sah lange nicht danach aus und jetzt kam eine Fortsetzung und es kommt für die Wii U. Das ist natürlich einerseits schön, weil diese Reihe eine Fortsetzung findet, aber andererseits für mich natürlich wieder blöd, weil jetzt habe ich natürlich doch irgendwo einen Kaufgrund für die Wii U, aber halt leider nur einen. Und einen Kaufgrund reicht dann leider doch nicht. Aber ja, so ein Exklusivkracher, wie man sagen könnte, also es ist deswegen ein Kracher, weil es kein Spiel ist, was mehr oder weniger in das normale Portfolio von Nintendo passt, zumindest nicht seit der Wii. Es ist ein Spiel absolut für Erwachsene, ab 18, brutal, bisschen erotischen Touch und so weiter. Also spricht auf jeden Fall eine ganz andere Zielgruppe an als die Wii U-Gemeinde, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und Vor allem ist es halt einfach ein Riesentitel so. Also das ist halt das große Ding. Ne? Also es ist jetzt nicht irgendwie so ein kleines Nischending oder so, sondern der erste Teil war ziemlicher Erfolg. Der zweite Teil wird es garantiert auch werden. Es gibt tausende von Leuten, die darauf warten. Ja, ich glaube, das Spiel war ziemlich erfolgreich, was Wertungen anging. Bei den Magazinen, also hat überall eigentlich Höchstwertungen abgeräumt. Aber ich glaube, verkaufszahlen technisch war das nicht ganz so stark, weil Microsoft und Sony haben anscheinend keine, ja, Avancen gemacht, irgendwie ein Sequel von Platinum Games verlangen zu wollen. Es gab einen riesen Shitstorm, nämlich zuerst auf der Facebook-Fanseite von Platinum Games und auf der Facebook-Fanseite von Bayonetta, weil sich die ganzen HD-Gamer, die Bayonetta gekauft und geliebt haben, sich von Platinum Games betrogen gefühlt haben. Und dann gab es eine Pressemitteilung von Platinum Games, dass sie gesagt haben, es tut uns wirklich leid, wir wollten euch nicht vor den Kopf stoßen, aber Fakt ist einfach, ohne Nintendo gäbe es kein Bayonetta 2. Also anscheinend ist Nintendo an Platinum Games herangetreten und hat sie gefragt, ob sie denn Bayonetta 2 für die Wii U entwickeln würden. Nintendo published das Ganze, hat sogar Mitarbeiter entsandt oder mehr oder weniger hingeschickt, die mitentwickeln. Also es ein paar Entwickler von Nintendo entwickeln am Spiel mit. Das zeigt einfach nur, dass dadurch, dass das Spiel wirklich ein sehr gutes Spiel war, dass Nintendo da vielleicht wirklich einen Riecher dafür gehabt hat. Viele Spieler wollen vielleicht eine Fortsetzung davon haben. Sony und Microsoft haben sich nicht darum bemüht und Nintendo hat die Chance ergriffen und hat sich das mehr oder weniger geschnappt. Und jetzt sind einige Spieler, unter anderem ich, so ein bisschen geschockt darüber. Aber kann der Wii U eigentlich nur helfen, weil das vielleicht wieder ein Signal sein könnte, dass man die Core-Gamer doch noch nicht ganz vergessen hat. Und ich meine, mit Bayonetta 2 haben sie auf jeden Fall ein richtig deutliches Signal gezeigt. Ja, vor allem, ich meine, das ist jetzt dann halt eins von mehreren Titeln, die eher in die Erwachsenenrichtung gehen. Ich meine, klar, wir haben schon oft drüber geredet, so ist Assassin's Creed 3 oder Mass Effect 3, das ist jetzt eine Sache, die auch auf den anderen Konsolen erscheint und die vor allem relativ, sag ich jetzt mal, standardmäßig ist, weil es immer noch in einer Generation ist, die Wii U als neue Konsole in der alten Generation so ungefähr, in der jetzt schon fast alten Generation. Klar, nehmen die daran teil, aber sowas wie Bayonetta 2 ist halt etwas, das eben nicht auf den anderen Konsolen erscheint und das halt auch ohne Nintendo nicht erschienen wäre. So, was ich zum Beispiel gar nicht wusste, dass es quasi jetzt in dem Sinne auch ein Deal war, okay, entweder ihr macht es jetzt mit Nintendo oder das ganze Ding wird wahrscheinlich gar nicht erst zustande kommen. Von daher glaube ich auch, wahrscheinlich von Nintendo gar keine schlechte Idee quasi darauf zu greifen. Es war ein Glücksgriff vermutlich, also ne, nicht, dass es nicht vielleicht tatsächlich doch im Nachhinein von PlayStation, also von Sony oder von Microsoft doch noch irgendwie Interesse gegeben hätte an dem Spiel, aber jetzt ist es halt vom Markt, jetzt hat es Nintendo exklusiv, sich auch gleich quasi die Publisher-Rechte geholt. Das heißt also, es ist jetzt sowieso, wie du gerade schon gesagt hast, an Nintendo gebunden, was es wahrscheinlich dann auch bedeutet, dass es exklusiv bleibt für die Konsole. Ja, mit ziemlicher Sicherheit sogar, dass es exklusiv bleibt und. Ja. Also, es ist schon recht spannend auf jeden Fall. Und ich denke, das macht dann jetzt ja auch einen wunderschönen Übergang fürs Hauptthema, nämlich Exklusivtitel. Mit denen wollen wir uns heute nochmal ein bisschen ausführlicher beschäftigen. Erstmal werden wir grundlegend so ein bisschen objektiv drüber reden, was bedeuten Exklusivtitel für die Publisher, für die Spielehersteller oder vor allem auch für die Konsolenhersteller. Dann aber auch mal subjektiv was dazu sagen, was halten wir persönlich davon. Ich weiß auf jeden Fall, ich habe da eine relativ starke Meinung dazu auf jeden Fall, obwohl es mir natürlich ein Stück weit auch egal sein könnte, weil das eher Konsolen betrifft. Aber trotzdem haben wir uns gedacht, nehmen wir das ganze Thema mal ein bisschen auseinander. Joe, willst du vielleicht einfach mal anfangen, so grundlegend die objektive Frage quasi, was meinst du denn, was bringt es für Publisher, was bringt es für Spielehersteller oder für die Konsolenleute, gerade jetzt auch im Lichte der Exklusivtitel-Veröffentlichung von Bayonetta 2 für die Wii U? Also ich denke, für die Publisher oder beziehungsweise erstmal fangen wir mit den Entwicklern an. Also jetzt, wenn wir auf Bayonetta 2 zurückkommen, muss man einfach sagen, ohne diesen Exklusivdeal hätte es dieses Spiel nicht gegeben. Also ein Exklusivdeal kann für Entwickler dann wahrscheinlich sinnvoll sein, wenn es finanzielle Probleme gibt, dieses Spiel zu finanzieren, dass man dann wirklich zu einem der drei Konsolenhersteller, in dem Fall Nintendo, geht und sich das Spiel dann mitfinanzieren lässt, was auch bei der Wii der Fall war. Also japanische Rollenspiele werden Mistwalker kennen, das neue Studio vom Final Fantasy Erfinder, der hat auch Exklusivdeals mit Nintendo gehabt, die dann auch die Spiele mitfinanziert und gepublished haben. Also ich nenne jetzt einfach mal The Last Story. Und für die Konsolenhersteller selbst ist es natürlich super wichtig. Also meiner Meinung nach vor allem seit der letzten Konsolengeneration, in der es immer mehr Multititel gibt, sind Exklusivspiele einfach das, was ja mehr oder weniger die Konsolen richtig unterscheidet, weil letztendlich sie können andere Formate haben, andere Online-Systeme. Letztendlich als Videospieler zählt eigentlich immer nur eins und das sind Spiele. Deswegen sind Exklusivspiele seit der PS2 ein großes Ding und seit dieser Generation natürlich noch mehr. Jeder Spieler kennt es. Xbox 360 und PlayStation 3 sie teilen ungefähr 80-90% der Spielebibliothek und es sind wirklich diese 10%, die dann im Endeffekt ausmachen können, ob man nur die eine kauft oder die andere. Nur die wenigsten, inklusive mir, haben beide, weil sie möglichst nichts verpassen wollen. Aber wenn ich jetzt nicht so ein begeisterter Videospieler wäre, dann hätte ich mich auch für eine entscheiden müssen und dann wären die Exklusivspiele natürlich auf jeden Fall der größte oder der wichtigste Punkt für mich gewesen. Das stimmt natürlich. Wir müssen natürlich noch kurz dazu sagen, über welche Art von Exklusivtiteln wir reden. Man kann natürlich unterscheiden. Es gibt Exklusivtitel, was Joe jetzt gerade angesprochen hat, bei denen es wirklich um Exklusivität geht, die andauert so ungefähr. Also um Titel, die exklusiv nur für eine Konsole erscheinen, ja, genau, und auch nur für immer auf diese verfügbar sein werden. Zumindest ein Großteil der Lebenszeit der Konsole und ein Großteil der Lebenszeit der IP, wie zum Beispiel Uncharted für die PS3. Die ganze Serie ist komplett nur auf der PS3 erschienen und wird wahrscheinlich für die Xbox 360 nie rauskommen. Sehr wahrscheinlich. Mhm. Das wäre die eine Art von Exklusivität, also Spiele, die wirklich komplett exklusiv erscheinen. Die andere Art von Exklusivität, die wesentlich öfter und wesentlich verbreiteter ist, sind dann solche Deals, die zeitliche Exklusivität sichern, wie zum Beispiel ein Spiel wird erst auf der PS3 erscheinen und dann für einen Monat auch nur auf der PS3 erhältlich sein, vielleicht auch für einen längeren Zeitraum, etwas kürzeren Zeitraum und erst danach auf den anderen Konsolen beziehungsweise auch für den PC erscheinen. Wobei das auch eher eine, ich würde mal sagen, Neuerfindung dieser Generation ist. Also ich glaube, Zeitexklusivität gab es in der letzten Generation eigentlich überhaupt nicht. Also da gab es natürlich auch nicht diesen klaren Vergleich. Richtig, da gab es auch nicht diesen starken, ich sag mal, Multi-Bezug. Also es gab schon Multititel auch, die damals für alle drei Konsolen erschienen sind, aber das war damals nicht so stark ausgeprägt wie heute. Gut, aber also vor allem damals war es natürlich auch die Sache, dass man halt eine PS2 hatte und eine Xbox, die jetzt in dem Sinne schwerer vergleichbar waren, als es die PS3 und die Xbox 360 jetzt sind. So, ne? Also ich meine, die PS2 gab es schon länger auf dem Markt, die hatte eine eigene Bibliothek, war die Xbox kam ein ganzes Stück später, hatte dann aber auch ein komplett andere Specs, also eine komplett andere Hardware und so. Da war es natürlich klar, dass es dann schwer vergleichbar war und die beiden standen in dem Sinne auf eine andere Art und Weise in Konflikt beziehungsweise in Konkurrenz miteinander. Bei den jetzigen Konsolen, also gerade bei Xbox 360 und PS3, die sind halt komplett direkte Konkurrenten so. Und das ist natürlich, dann macht natürlich einen großen Unterschied aus. Ja, genau, wobei man natürlich sagen muss, letzte Generation hat natürlich auch der GameCube auch noch eine Rolle gespielt. Damals war Nintendo ja noch nicht auf seinem, ich sag jetzt mal, alleinigem Casual-Gang. Und davor, ich meine, davor, da gab es eigentlich nur Exklusivspiele. Also ich kann mich jetzt an wenig Spiele erinnern, die jetzt für die PlayStation 1 und für den Nintendo 64 und für die Dreamcast rausgekommen sind. Ja gut, stimmt. Das war früher war das noch was ganz anderes. Also es gab dann manchmal noch Remakes und so, aber klar, so vom Prinzip her, ich meine, hat ja auch damals mit Exklusivtiteln vom Prinzip her angefangen. Damals hast du dir dann dein Sega Genesis gekauft oder sowas, weil du halt dann eben Sonic spielen wolltest. Und wenn du Mario spielen wolltest, hast du dir halt eine Nintendo-Konsole gekauft, klar. Also in den Ursprüngen war alles immer exklusiv so. Jetzt heutzutage sind wir ja ein Glück angekommen, dass es eben großteilig nicht mehr der Fall ist. Ja, wobei man natürlich auch wieder hier Nintendo natürlich rausnehmen muss. Die Wii besteht eigentlich auch fast nur aus Exklusivspielen, was an der Natur der Konsole liegt. Ja, die Wii U wird wahrscheinlich jetzt am Anfang auch mehr Multispiele haben, aber darüber haben wir ja auch schon letztes Mal gesprochen, ob das jetzt auch in Zukunft so bleiben wird, ist halt auch die andere Frage. Aber wie wir ja gesehen haben, Bayonetta 2, Exklusivtitel, Zombie U, Monster Hunter 3 für die Wii U, nochmal geremake mehr oder weniger, was in Japan mit Sicherheit auch wieder relativ erfolgreich sein wird, denke ich mal. Das würde einen Unterschied machen, ja. Ich denke halt vor allem, dass in der heutigen Zeit, in der wirklich, oder beziehungsweise 360 und PS3, wo du wirklich halt so viele Multispiele hast, da ist die Bedeutung von Exklusivspielen einfach eine noch viel größere. Und die Konsolenhersteller, die merken das ja auch. Anfang dieser Generation, was macht Microsoft? Microsoft möchte den japanischen Markt erobern. Was machen sie? Sie kaufen sich natürlich japanische Rollenspiel-IPs. Ich nenne jetzt einmal Eternal Sonata, Infinite Undiscovery, Star Ocean 4, Tales of Vesperia. Alles Spiele, warum ich mir zum Beispiel eine Xbox 360 gekauft habe. Weil anfangs auf der PS3 gab es fast keine japanischen Rollenspiele, jedenfalls keine unfassbar guten. Und ich meine, heutzutage benutze ich die Xbox 360 auch für sehr viele Multititel, weil sie einfach bei Multititeln die Spiele meistens ein bisschen besser laufen, meiner Meinung nach, als auf der PlayStation 3. Aber hätte es diese Exklusivspiele nicht gegeben, ich hätte wahrscheinlich niemals die Xbox 360 gekauft. Hätte mich nicht näher mit Xbox Live beschäftigt am Anfang. Ich hätte mich nicht damit beschäftigt, ob jetzt die Multititel vielleicht ein bisschen besser laufen als auf der PS3. Aber ich hätte wahrscheinlich dann irgendwann gedacht, okay, es gibt mehr Exklusivspiele, vor allem japanische Exklusivspiele auf der PS3. Ich kaufe mir die PS3. Und da muss man halt einfach sagen, die Strategie Microsoft ist zwar jetzt für Japan nicht aufgegangen, aber in meinem Fall schon. Ich hätte wahrscheinlich die Xbox 360 sonst nicht. Ja, also ich finde halt auch, also ich glaube, gerade für den Launch macht es einen Unterschied so. Also grundlegend objektiv betrachtet glaube ich nicht, dass gerade Zeitexklusivität ist natürlich noch was anderes, aber auch sowas wie Uncharted. Ich finde ich immer schwierig, weiß ich nicht genau, wie das in der Mitte des Lebenszyklus von so einer Konsole aussieht, wie viel Exklusivtitel da wirklich ausmachen, aber gerade für den Launch ist es, glaube ich, schon sehr entscheidend und ich meine, das sieht man dann zum Beispiel an sowas, wie du es gerade beschrieben hast, wie mit der Xbox 360, aber vor allem halt auch wie bei sowas wie bei der Wii U mit Bayonetta. So, ich glaube, glaube, das ist, könnte durchaus, ne, wie ich schon gerade gesagt habe, ein relativ schweres Gewichtlein auf der Waage sein, die dann Richtung Wii U geht und durchaus ein Kaufgrund, ein Kaufentscheidungsgrund für gewisse Leute sein. Vor allem, weil es natürlich dann auch bedeutet, wenn sich jetzt ein Stück weit vielleicht Platinum Games an Nintendo bindet mit diesem Spiel und mit diesem Deal, dass vielleicht in Zukunft auch weitere Exklusivtitel von denen für die Wii U erscheinen werden. So, das ist natürlich auch, ne, schon ein Blick in die Zukunft so ungefähr. Von daher glaube ich auch, so grundlegend können so wirklich rein Exklusivtitel einiges ausmachen. Wenn ich jetzt kurz in die subjektive Sichtweise übergehe, gerne. Ich meine, grundlegend kann ich natürlich mal kurz sagen, für mich als PC-Spieler, Mann, ist mir das egal, weil der PC hat halt keine Lobby. Es gibt keinen Sony, es gibt Microsoft, aber eben nicht in so einem Standpunkt, wie es bei der Konsole, bei der Xbox 360 der Fall ist. Niemand betreibt Lobbyarbeit und schläft Exklusivdeals für den PC ab. Klar, wir haben unsere Strategiespiele, die in dem Sinne exklusiv sind, aber die sind nur exklusiv, weil sie halt auf der Konsole nicht spielbar sind. Es hat also nichts damit zu tun, dass sich jemand hinstellt und Deals schließt, sondern dass es einfach keinen Sinn macht, sie für die Konsolen rauszubringen. Entsprechend ist es mir als PC-Spieler relativ wurscht, weil die Dinge, die halt auf der Konsole erscheinen, die erscheinen dann halt entweder auf dem PC oder eben halt auch nicht. Also vom Prinzip her macht das für mich im Alltag keinen großen Unterschied. Ich als Spieler finde Exklusivtitel total bescheuert. So, grundlegend. Was ich natürlich vollkommen bescheuert finde, sind so Exklusivtitel, die dann exklusiv für einen Monat oder sowas rauskommen. Das sind ja so Sachen, die jetzt in der Mitte des Lebenszyklus von beiden Konsolen am weitesten verbreitet waren. Es gibt natürlich auch Exklusivtitel, die wirklich immer nur für immer exklusiv auf einer Plattform erscheinen. Das sind aber die wenigeren Prozentsatz und vom Verhältnis her, die macht das weniger, wesentlich weniger Titel aus, als zum Beispiel sowas wie Zeitexklusivität. Aber Zeitexklusivität finde ich dafür auch 100% bescheuert. So. Also für irgendjemand Unterschied machen würde, ob so ein Spiel jetzt wirklich auf der Xbox irgendwie einen Monat früher erscheint. Klar, wenn man beide Konsolen zu Hause hat, dann könnte es schon sein, dass man sagt, okay, wenn es halt einen Monat früher rauskommt, dann hole ich mir auch einen Monat früher. Aber im Normalfall guckt man sich vorher schon mal grob an, wie die Version aussieht. Und wenn man dann der Meinung ist, okay, ich möchte trotzdem die Xbox 360-Version haben und das ist ein Spiel, das ich nicht dringend sofort brauche, dann scheißt man auch trotzdem drauf und kauft sich das Ding einen Monat später so. Rein Exklusivtitel wie Uncharted 3 und sowas, durchaus verständlich. Das ist natürlich irgendwie ein Kaufgrund. Ich als Spieler finde es trotzdem kacke, weil ich es halt da nicht zum Spielen nicht spielen kann, wenn ich keine PS3 habe. Im Fall von Uncharted zum Beispiel ist es jetzt auch so, ich als PC-Spieler kann es gar nicht spielen, weil Exklusivität bedeutet ja dann in dem Fall für mich auch, dass es auch nicht auf dem PC geportet wird. Und da kann ich mich natürlich auch schon wieder drüber aufregen, weil sowas wie Uncharted hätte ich super gerne gespielt. Ich meine, jetzt habe ich deine PlayStation hier stehen, ich werde es spielen, aber ist natürlich auf Umwegen so. Das heißt, ich als Spieler muss sagen, ne, Exklusivtitel braucht keiner, will keiner, ich finde es scheiße so. Ich bin zufrieden, dass wir so viele Multiplattform-Titel haben, so viele Spielefirmen, die halt eben nicht exklusiv für irgendjemanden entwickeln, sondern für sich selbst entwickeln und einfach einen Publisher haben. So schlimm EA und Ubisoft von mir es auch sein mögen in vielerlei Hinsicht, und das sind sie, trotzdem bin ich da sehr zufrieden, dass es im Normalfall bedeutet, dass die Sachen dann einfach überall rauskommen. So. Man muss natürlich jetzt kein Versprechen. Ich meine, Red Dead Redemption, da war auch klar, wieso. Rockstar hat bislang jedes Mal geportet, hat immer nur so ein Jahr gedauert. Ja, Pustekuchen, Red Dead Redemption werden wir nie sehen. So, da kann man wohl mittlerweile so stark von ausgehen, dass es quasi Sicherheit ist. Aber ich weiß nicht, was hältst du denn persönlich davon? Ich meine, dich betrifft es viel eher. Du bist halt Konsolenspieler, du hast die Konsolen zu Hause rumstehen. Beide natürlich, aber trotzdem. Ja, also ich meine, natürlich hätte ich es am liebsten, es gäbe gar keine Exklusivspiele. Natürlich ärgert es einen immer, vor allem wenn es drei Konsolen gibt, dass es Spiele gibt, die du nicht spielen kannst, es sei denn, du hast halt alle drei Konsolen. Und ich meine, ich habe immerhin schon zwei, aber eine dritte, ich meine, klar, die Wii zum Beispiel wäre jetzt nicht so teuer. Es gibt ein paar Spiele, die ich drauf spielen will, Xenoblade nenne ich einfach mal Last Story. Aber trotzdem habe ich irgendwie das Gefühl, ich will mir nicht immer drei Konsolen kaufen müssen. Und deswegen kann ich das völlig nachvollziehen, und ich bin auch der Meinung, Exklusivspiele sind an sich eigentlich kacke. Es wäre natürlich viel besser, wenn du als Spieler auf einer Plattform alles spielen könntest. Und bei der Zeitexklusivität, da teile ich auch die gleiche Meinung, vor allem bei so Sachen wie zum Beispiel Dawnguard, also dem DLC für Skyrim. Ja. Ich meine, okay, Zeitexklusivität für ein komplettes neues Spiel, kann ich vielleicht noch sagen, okay, da kann man zumindest sagen, ja, der Konsolenhersteller meiner persönlichen Lieblingskonsole setzt sich für eins ein und ich kann das 3 Monate vor den PS3-Spielen spielen. Schön. Aber beim DLC, ich meine, wenn ich jetzt Skyrim für die PS3 gekauft hätte und ich dann erfahre, oh mein Gott, Dawnguard erscheint 1 Monat vor der, also auf der Xbox 360 exklusiv, kaufe ich mir dann die ganze Vollversion nochmal auf der Xbox 360? Wahrscheinlich nicht. Also, Es macht überhaupt, also bei einem DLC macht es meiner Meinung nach überhaupt keinen Sinn, das so zu machen, weil die Spiele haben halt die Vollversion schon auf den Systemen, die sie haben. Das ist schön für die Xbox 360 Spieler, aber ja, weiß nicht. Das Geld hätte sich Microsoft meiner Meinung nach auch sparen können, vor allem, weil der DLC jetzt für die PS3 wahrscheinlich eh überhaupt nicht erscheint. Ja gut, ich meine natürlich so eine grundlegende Sache. Skyrim ist in dem Sinne etwas schlechtes Beispiel, als dass sich der geneigte PS3-Besitzer über seine Skyrim-Kopie eh ohne Ende aufgeregt hätte wahrscheinlich so. Richtig. Das also ein grundlegendes Problem mit Skyrim oder PS3, aber klar, natürlich trotzdem zählt natürlich das Argument. Also gerade DLCs machen da recht wenig Sinn, ja. Aber andererseits natürlich, ohne Exklusivspiele gäbe es natürlich auch irgendwo keine richtige Konkurrenz zwischen Konsolen. Dann hättest du wahrscheinlich auch nur eine Konsole. Also ich weiß nicht, Konkurrenz belebt das Geschäft. Und ich denke, das ist ganz gut, dass wir momentan drei Hersteller haben, die um die Kunden irgendwie versuchen zu kämpfen. Da machen Exklusivspiele halt momentan das meiste aus. Wie gesagt, es wäre schön, wenn ich alle Spiele immer spielen könnte. Ist aber nicht der Fall. Zum Beispiel die ganzen First-Party-Titel, die es so gibt, Nintendo, Sony, Microsoft, sind meistens die Spiele, die mit die besten auf den Konsolen sind. Also Multiplattform-Titel, also für Konsolenspiele merkt man einfach, man muss gewisse Abstriche machen, egal für welche Konsole. Ein PS3-Exklusivtitel sieht einfach besser aus als ein Exklusivtitel auf der Xbox 360, aber bei Multititeln siehst du das einfach nicht. Also ein also die Grafik eines Uncharted 3 siehst du in keinem Multispiel, meiner Meinung nach. Und auch Spiele auf der Xbox wie Gears of War kommen da nicht an die Grafik ran und es wäre einfach schade drum. Also wenn dann eine stärkere Konsole davon gebremst werden würde, was je nachdem, wie stark das schwächste Glied in der Reihe ist, wenn du verstehst, was ich meine. Das stimmt natürlich klar. Und du hast natürlich auch recht, es gibt durchaus einige Spiele, die nicht grundlegend nicht erschienen wären, wenn sie nicht exklusiv gewesen wären, aber die geprägt dadurch sind, dass sie Exklusivtitel sind. Und das ist unter anderem auch Uncharted, klar. Das ist die Art und Weise, wie es für eine Plattform entwickelt wird, was einem dem Publisher auch gewisse Freiheiten erlaubt, im Sinne von, also ich meine, natürlich schränkt sie ein Stück weit auch ein bisschen mehr ein, weil er natürlich irgendwie spezifischer programmieren muss, aber er kann es dann auch wirklich voll nutzen. Also wie du schon gesagt hast, der muss keine Abstriche machen, weil er sagen muss, okay, diese Grafik-Engine muss auch auf der Xbox 360 laufen. Und das muss vom Spielprinzip her genauso funktionieren auf der anderen Konsole. Das ist natürlich so eine Sache, die gerade bei der Spielmechanik vielleicht eher auf die Wii zutrifft, aber grundlegend trotzdem etwas ist, das Exklusivtitel interessant macht. Diese Exklusivtitel, die nur für eine Plattform erscheinen, die sind dann halt für die Plattform so gut zugeschnitten, dass du im Normalfall keine Frame-Probleme hast. Du hast deine Engine, die auf der Plattform so gut aussieht, wie die Plattform es irgendwie hinkriegt. Du hast im Fall von zum Beispiel Wii oder Wii U Titel, die wahrscheinlich die Steuerung oder die Spielmechanik, die Wii und die Wii U ermöglichen, ideal nutzt. Das haben wir auch schon bei der Wii U gehabt oder bei der Wii in der Diskussion. Die First-Party-Titel, die für die Wii erschienen sind, sind diejenigen gewesen, die im Normalfall die Motion-Steuerung mit am besten benutzt haben. Und das ist natürlich so auch ein Teil der Exklusivtitel, so würde ich sagen. Ich meine, das ist ja auch ungefähr, also sorry, dass ich unterbreche, aber das ist ja ungefähr das, was ja viele als irgendwie Vorteil von Apple-Produkten zum Beispiel sehen. Das ist ein geschlossenes System, das in sich wirklich gut funktioniert. Und das Gleiche ist eben auch mit Exklusivtiteln. Also Nintendo, die Konsole halt entwickelt haben, die wissen halt am besten, wie man dieser Konsole arbeitet. Das gleiche halt mit Sony und mit Microsoft. Und wenn du halt ein komplett offenes System hast, wie du es halt auf Windows-PCs jetzt zum Beispiel hast, dann kann es halt wieder Probleme geben. Und zu den PC-Spielern möchte ich halt auch noch sagen, klar, ich kann mir vorstellen, dass es nervig ist, dass es viele Spiele gibt, die es halt nur für Konsolen gibt, die halt nicht für den PC geportet werden können. Aber da muss ich jetzt subjektiv sagen, da sind mir die PC-Spiele auch egal. Ah, toll. Da kommt's raus. Ja, natürlich. Ich meine, ist verständlich, der PC-Markt, das ist ja in dem Sinne vollkommen normal und ich kann mich da jetzt auch bei niemandem beschweren, weil das ja nichts damit zu tun hat, dass die Leute uns PC-Spieler nicht mögen oder sowas. Der PC-Markt ist halt zu klein. So, fertig. Das heißt, solange der PC-Markt zu klein ist, kannst du auch davon ausgehen, dass die meisten Publisher halt drauf scheißen werden, ob jetzt die paar hunderttausend Leute, die jetzt in dem Land noch spielen, irgendwie auf dem PC jetzt dazukommen oder nicht, weil sie genug damit verdienen, wenn sie es nur für die Konsolen rausbringen. Und es natürlich auch immer noch ein ganz anderer Schritt ist von dem geschlossenen System der Xbox 360 und dem geschlossenen System der PS3 auf ein System überzugehen, das halt so variabel in seinen Voraussetzungen ist und so variabel in seiner Systemkonfiguration, dass du deine Engine wesentlich flexibler programmieren musst auch. So, das sieht man ja immer wieder an den geporteten Titeln, die von der Konsole kommen. Oft genug werden die geportet und sind dann halt total Grütze auf dem PC so. Es gibt Publisher oder es gibt Spielefirmen, gerade Rockstar, auch wenn sie mit GTA 4 einen riesen Debakel hatten auf dem PC, aber im Normalfall ist es gerade Rockstar, die einfach durch ihre Erfahrungen, weil das Studio einfach schon sehr lange existiert und die schon früher auch nur für den PC programmiert haben, die ihre Spiele dann sehr, sehr gut porten. Aber es gibt auch genug Firmen und ich meine, Dark Souls ist da ein relativ harmloses, aber gerade aktuelles Beispiel. Genug Firmen, die sich halt einfach schlicht und ergreifend mit dem PC überhaupt nicht auskennen und das merkt man dann halt einfach. Und niemand braucht von uns ein schlecht geportetes PC-Spiel. Das ist Abschreckung für den Publisher und für die Spielefirma fürs nächste Mal, wenn es schlecht geportet ist, weil es keine Sau kauft, weil es nicht richtig funktioniert. Und der PC-Spieler hat nichts davon, weil das Spiel letztendlich immer noch nicht spielen kann. Weil wenn er nicht wirklich riesen Hardcore-Fan ist, dann wird er sich halt eben den Stress nicht geben, den so ein manch ein schlecht geportetes Spiel halt einfach mit sich bringt, was Bugs, was Frame-Raten, was alles andere angeht. Von daher, klar, kann ich mich da nicht wirklich drüber beschweren und vom Prinzip her kann ich es auch nachvollziehen, aber trotzdem, das Spielerherz in mir oder der Spieler in mir ist halt trotzdem am Zetern, wenn es halt sowas gibt wie, keine Ahnung, sowas wie Uncharted oder auch andere Spiele, die dann wirklich nur für die Konsole erscheinen, wie zum Beispiel Red Dead Redemption, das ich extrem gerne gespielt hätte. Ja, ich muss sagen, bei Red Dead Redemption habe ich es ehrlich gesagt nicht verstanden. Also ja, das war auch ganz merkwürdig, da hat auch keiner mit gerechnet. Es war immer so, deswegen, es gab ja schon, die meisten deutschen Spielemagazine und auch internationalen Spielemagazine haben, als es die erste Version von Red Dead Redemption gab, haben die meisten PC-Magazine das Spiel in einer Preview ebenfalls vorläufig getestet, weil alle davon ausgegangen sind, das wird geportet. Ach, haben sie es dann auf den Konsolen getestet sozusagen, oder? Sie haben es auf den Konsolen getestet und es ist immer so gewesen, dass Rockstar hat bislang noch nie weit im Voraus eine PC-Portierung angekündigt, nie. Sie haben immer nie groß was dazu gesagt und irgendwann hieß es, okay, es kommt und dann kam es demnächst. Und es hat im Schnitt immer ungefähr ein Jahr gedauert. Das heißt, da gab es einfach ein gewisses Pattern, so, weißt du, da gab es halt eine gewisse Struktur. Es war bislang immer so, also haben alle gedacht, naja, bei Red Dead Redemption ist genau dasselbe. Die werden es sich ankündigen, in einem Dreivierteljahr sagen die, hey, es kommt in 2 Monaten und dann kommt es raus und alle können es spielen, so. Und bei Red Dead Redemption war es dann so, okay, es passiert nichts und dann nach einem Dreivierteljahr sagt Rockstar plötzlich, ach übrigens, Red Dead Redemption werden wir nicht porten. Und plötzlich sind alle wie aus den Wolken gefallen und haben gedacht, hä, Moment, ich meine, klar, es war nicht angekündigt, aber es sind einfach alle so fest davon ausgegangen, dass es schon irgendwie ziemlicher Stoß vor den Kopf war. Und ich weiß auch nicht, wie gesagt, ich weiß auch nicht warum, weil L.A. Noire haben sie dann wieder geportet. So. Und davor GTA 4 haben sie auch geportet. Ja, aber klar. Ich denke, ich meine, klar, auch wir Konsolenspieler schauen ja neidisch auf ein paar Spiele, die es halt nur auf dem PC gibt, was aber mehr oder weniger an der Peripherie liegt. Also ich meine, RTS auf der Konsole funktioniert halt einfach schlicht und ergreifend nicht. Und einer der Gründe, warum das RTS zurzeit ein bisschen am Aussterben ist, weil eben die Konsolen RTS nicht bedienen und das der große Markt ist, ja. Leider. Ja, ich meine, es gibt sowas wie StarCraft 2, das immer noch erfolgreich ist und so. Und auch Shogun 2 war verhältnismäßig erfolgreich, aber. Und ich meine, ich glaube zum Beispiel auch sowas wie Diablo 3. Ich meine, Diablo 3 ist ja momentan noch exklusiv für den PC, aber Blizzard hat ja anscheinend mehr oder weniger arbeitet an einer Konsolenversion, beziehungsweise arbeitet daran auszuloten, ob sich eine Konsolenversion lohnen könnte, ob das denn funktionieren könnte. Und ich meine, Diablo 3 wäre zum Beispiel ein Spiel, was gut auf der Konsole funktionieren könnte, meiner Meinung nach. Vor allem, weil du ja schon gesagt hast, dass Diablo 3 jetzt auch nicht mehr so komplex war wie Diablo 2. Nee, war es auf gar keinen Fall. Also vom Spielprinzip her schon nicht. Wenn man jetzt zumindest sowas anguckt, wie zum Beispiel Talentbäume oder solche Sachen. Aber vor allem, ich meine, Diablo 1 gab es ja auch damals auf der PlayStation, auf der ersten. Und das lief auch einwandfrei. Also es gab genug Leute, die es damals auf der PlayStation gespielt haben, nicht auf dem PC. Von daher, klar, natürlich, Diablo 3 könnte durchaus funktionieren, auch auf der Konsole. Aber das ist natürlich auch wieder Blizzard. Blizzard ist halt eigentlich ein PC-exklusiver Entwickler. Großteilig immer gewesen. Von daher macht das da Sinn, aber das ist halt, sind halt die wenigsten. So, ne? Das ist halt in dem Sinne ein eher kleiner Anteil, was den Entwickler an sich angeht. Mhm. Ja, aber ich muss auch sagen, ich habe das Gefühl, Exklusivspiele an sich sind auch eher etwas von, also normalerweise auch eher wieder etwas Japanisches, was aber vielleicht auch daran liegt, was einfach auch am Markt irgendwo liegt. Ich meine, wir haben momentan die Situation, dass die Wii halt einfach eine Konsole für sich ist. Also sie kriegt eigentlich immer nur Exklusivspiele aufgrund ihrer technischen Hindernisse, nenne ich es jetzt einfach mal. Und ich meine, wenn du dann die Möglichkeit hast, Multi zu entwickeln, was viele westliche Entwickler tun für die Xbox 360 und für die PS3, das lohnt sich halt für japanische Entwickler oftmals einfach nicht. Also der typische amerikanische Xbox 360 Spieler hat einfach kein Interesse an japanischen Rollenspielen zum Beispiel. Also man hat es ja versucht, aber es lohnt sich anscheinend nicht. Es lohnt sich anscheinend mehr, es anscheinend gleich nur für die PS3 zu entwickeln, die Ressourcen darauf zu verwenden. Und natürlich, es gibt genug Xbox 360 im Ausland, aber wie gesagt, von den Xbox 360 Spielern sind, glaube ich, die wenigsten jetzt so japanophil, dass sie solche Spiele spielen werden. Ja, stimmt schon. Und ich meine, die Verbreitungszahlen der Xbox 360 in Japan sind ja verschwindend gering. Also ich meine, sie sind, glaube ich, sehr viel stärker vertreten als die alte Xbox, aber trotzdem ist es, ja, immer noch, ja, kein so relevanter Bereich. Ist auf jeden Fall kein, nicht erwähnenswert, was da an Xbox 360 rumfliegt in Japan. Ja, das stimmt schon. Und ich meine zum Beispiel, bei Bandai Namco hat man es ja gemerkt, sie haben zuerst Tales of Vesperia für die Xbox 360 entwickelt, das hat sich nicht gut verkauft und seitdem entwickeln sie eigentlich nur noch also es kam eine PlayStation 3 Version von Tales of Vesperia dann noch in Japan raus und seitdem entwickeln sie bis auf Tales of Graces nur noch für die PlayStation 3 und fahren, glaube ich, ganz gut damit, also. Ich glaube auch nicht, dass sie das im Nachhinein bereuen werden. Nee, das macht wahrscheinlich schon Sinn auf jeden Fall. Aber klar, das ist natürlich jetzt wieder so der große Unterschied sowieso zwischen dem westlichen und östlichen, also dem japanischen und amerikanisch-deutschen, europäischen Markt so. Was Spiele angeht, was Mentalität angeht und überhaupt halt Interesse international so. Ist natürlich ein bisschen was anderes immer. Ich denke, damit kommen wir auch zum Ende von unserem heutigen Hauptthema. An sich, ja, glaube ich, kann man da ewig drüber diskutieren. Deswegen werden wir euch diesmal auch einfach mal gezielt ein paar Fragen stellen. Wenn ihr Bock habt, dann meldet euch dazu einfach mal. Entweder bei uns auf Facebook oder ihr könnt es auch einfach auf unserer Tumblr-Seite kommentieren, also auf unserer Homepage. Im Zweifelsfall kann man auch unter uncommontaste@gmail.com eine E-Mail an uns schicken, auch darüber freuen wir uns. Grundlegend, wie steht ihr zu Exklusivtiteln? Wie seht ihr das? Seid ihr hier Leute, die das eher befürworten? Seid ihr eher dagegen? Habt ihr euch schon mal tatsächlich für einen Exklusivtitel vielleicht sogar eine Konsole gekauft? Egal beim Launch oder erst später? Und vor allem, was jetzt nochmal ein bisschen vom Hauptthema abkommt, aber so grundlegend gerade interessant ist, wegen dem derzeitigen News-Aufgebot, was die Wii U so hervorruft, kauft ihr euch eine Wii U? Wenn ja, warum? Machen für euch Launch-Titel zum Beispiel einen Unterschied? Seid ihr einfach Fans und habt auch schon eine Wii zu Hause? All das interessiert uns, schreibt uns einfach, wir freuen uns über jede Antwort. Genau. Wunderbar, dann kommen wir, würde ich sagen, zu den Tasties. Genau, zu den Tasties. Und Joe wird heute mal loslegen mit seinem köstlichen Tasty. Okay, dann fange ich einfach mal an heute. Und zwar habe ich, dadurch, dass ich jetzt in Belgien bin und meine beiden Konsolen leider nicht dabei habe, ich werde also das die nächste Halbjahr. Die bei mir sind. Richtig. Ausgezeichnet. Ich werde das nächste halbe Jahr keine Home-Konsolen hier haben. Ich habe natürlich meine beiden Handhelds dabei, die begleiten mich natürlich. Aber deswegen musste ich mich natürlich auch ein bisschen umsehen und habe mir ein kleines altes Indie-Game heruntergeladen. Und zwar King of Dragon Pass heißt es. Es ist ein relativ, ja, wie soll ich sagen, billig aussehendes Spiel in dem Sinne, dass es eigentlich keine richtige Grafik hat, sondern eigentlich nur aus Bildern besteht, aus handgemalten Bildern. Es ist ein bisschen wie, ja, ich würde vergleichen mit Visual Novels, wenn Leute das vielleicht kennen, die Visual Novels aus Japan. Es ist viel Text, es geht darum, dass man man hat einen kleinen Stamm von Menschen und möchte diesen Dragon Pass wieder besiedeln. Es sind ganz viele Stämme dort. Man baut seinen eigenen auf. Und das sieht so aus, dass man dafür sorgen muss, dass immer genug Vieh da ist, dass die Ernte gut reinkommt. Man hat ein paar Krieger, die das Dorf verteidigen vor Viehräubern und so weiter. Und das Interessante daran ist aber, dieses Spiel basiert komplett darauf, dass man selbst als Chef dieser Gemeinde sozusagen Entscheidungen trifft. Und es sind sehr viele Entscheidungen, alle drei Monate in diesem Spiel sind es drei Züge, kommen immer wieder spontane Ereignisse, bei denen man sich entscheiden muss. Man hat einen kleinen Rat aus sieben Personen, die sieben Personen sind aus völlig anderen Hintergründen, haben alle andere Interessen, die dann einen beraten. Und das Tolle ist eigentlich, natürlich, sowas wie Entscheidung treffen und Konsequenzen, sowas ist nichts Neues, Mass Effect hat das, Witcher hat das, aber was da wirklich Neues ist, das Spiel gibt einem kein Feedback darüber, ob eine Entscheidung, die man getroffen hat, wirklich gut war oder schlecht. Also es kann sein, dass zum Beispiel ein Omen wird angekündigt, dass die schlechte Ernte kommt und die Priesterin sagt, wir sollen was opfern. Wenn man jetzt was opfert, dann kann es sein, dass das dann sagt, okay, die Ernte war gut, blabiblub. Aber man weiß nicht, lag das jetzt wirklich am Opfer, dass die Ernte doch gut war, oder sind Omen einfach nur Hirngespinste? Das gleiche mit anderen Entscheidungen. Also die Ratsmitglieder beraten einen immer, versuchen auch immer nach ihrem besten Gewissen zu beraten, aber sie haben natürlich auch ihre eigenen Interessen. Es kann also schaden, immer nur einem zuzuhören, die anderen können sich hintergangen fühlen, man muss die ganzen verschiedenen Gruppen in seinem Stamm, muss man mehr oder weniger gleich gut behandeln, man sollte also keine Gruppe, die Krieger oder die Bauern, besser behandeln, man muss Allianzen oder gute Beziehungen zu den Nachbarn aufrechterhalten, manchmal auch so ein bisschen Vieh von den Nachbarn klauen, damit die Krieger auch was zu tun haben. Es ist wirklich viel zu tun und am Anfang ist man wirklich überschlagen. Man kriegt ein Handbuch als PDF mit 70 Seiten. Das sollte man sich wirklich durchlesen, sonst blickt man überhaupt nicht mehr durch mit den ganzen Göttern, die dann auch noch eine Rolle spielen. Aber man fühlt sich in diesem Spiel wirklich wie ein Herrscher, der zwischen ganz vielen verschiedenen Optionen eine auswählen muss, wovon keine wirklich besonders geil wirkt oder besonders kacke wirkt. Und man weiß nicht mal wirklich, welche Konsequenz man daraus hat. Das gibt dem Ganzen eine gewisse Würze, macht auf jeden Fall super viel Spaß, ist aber super schwierig. Ich habe schon, ich glaube, dreimal angefangen und einmal sind meine Menschen oder mein Volk ist mehr oder weniger verhungert, weil ich Scheiße gebaut habe. Ein anderes Mal wurde ich mehr oder weniger vernichtet. Es macht mir immer super viel Spaß. Wiederspielwert ist auch sehr hoch, weil es jedes Mal andere random Ereignisse gibt. Und das ganze Spiel gibt's auch schon für, ich glaube, ungefähr umgerechnet 4 € auf GOG.com. Aber mittlerweile auch für iPad und das iPhone, wobei man da sagen muss, da haben es die Entwickler anscheinend ein bisschen einfacher gemacht. Und zwar soll es da anscheinend möglich sein, dass man da auch sehen kann, welche Konsequenzen eine Entscheidung möglicherweise haben kann. Aber das nimmt meiner Meinung nach das Besondere an diesem Spiel. Also wer Lust an sowas hat, vielleicht ein bisschen Civilization auch gespielt hat, der kann extrem viel Spaß in diesem Spiel haben, glaube ich. Klingt auf jeden Fall sehr gut. Ich habe jetzt bislang auch noch nichts davon gehört gehabt, bis du es mir erzählt hast und werde es mir jetzt, denke ich, auf jeden Fall mal angucken. Vor allem 4 € ist jetzt ja immer so, ne? Für 4 € kann man ja nicht so richtig wahnsinnig viel falsch machen. Und es klingt auf jeden Fall extrem cool. Also ich mag Spiele, die auf die Art und Weise komplex sind, dass man ein bisschen mit ihnen arbeiten muss, aber die vor allem auch einfach ein Stück weit realistischer in ihrem Entscheidungsaufbau sind. Klar, Mass Effect war da auch schon super und The Witcher war natürlich immer nochmal eine Klasse für sich, was diese Entscheidung anging. Vor allem, weil es halt eben auch nicht sofort sichtbar war, was man jetzt gerade richtig oder falsch gemacht hat. Aber trotzdem, so grundlegend auf jeden Fall, ist es schon irgendwie relativ selten, dass man auf die Art und Weise halt komplexe und konsequenzenreiche Entscheidungen treffen kann und muss irgendwie. Es klingt auf jeden Fall spannend, ich werde es mir definitiv mal angucken. Dann komme ich zu meinem Tasty und mein Tasty geht jetzt tatsächlich lustigerweise, jetzt wo Joe sich ein bisschen mehr mit dem PC beschäftigt, beschäftige ich mich auch ein bisschen mehr mit Dingen, die sonst Joe vielleicht eher interessieren. Ich habe schon seit geraumer Zeit ein großes Faible für einen netten Herren, der eine kleine Ein-Mann-Band quasi hat und diese Band nennt sich Miracle of Sound. Einige von euch werden das vielleicht kennen, weil es da einen relativ bekannten Skyrim-Song quasi gab. Er schreibt in dem Sinne Videospielmusik, als dass er sich ein Videospiel nimmt und quasi die Story oder Teile davon mit der entsprechenden Stimmung und auch oft genug mit einem gewissen Humor zu Musik verarbeitet. Macht das wirklich extrem gut. Wenn ihr euch das mal angucken wollt, ich werde natürlich auch die Internetseite von dem netten Herren verlinken. Zum Teil, also die ist definitiv schwankend, die Qualität. Manche Sachen gefallen mir gar nicht. Manche Sachen sind eher humorig. Das heißt also, die nehmen das ganze Spiel dann auch nicht ganz so ernst. Was mir am besten gefällt, sind wirklich einfach die ernst gemachten, epischen Songs, die er zum Teil zu den Spielen macht. Es gibt zum Beispiel ein Lied, das heißt Little Sister. Das ist zu Bioshock. Schon ein bisschen älter das Spiel, aber eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Und dieser Song ist wirklich extrem gut. Auch Sovngarde Song, also ein Lied zu Skyrim, wahrscheinlich so das bekannteste derzeit, ist wirklich klasse geworden. Also ich empfehle euch, hört euch da einfach mal ein paar Songs an. Es ist wirklich zum Teil sehr, sehr gut gemacht. Extrem schöne Musik dabei. Macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Und wenn euch ein bisschen Musik interessiert und ein bisschen Videospiel interessiert, dann könnt ihr euch da daran garantiert irgendwie was raussuchen, was euch richtig gut gefällt. Kann ich also nur empfehlen. Ja, ich wollte eigentlich schon reinhören. Das Blöde ist nur, ich habe hier in Belgien nicht unbegrenzten Download. Das bedeutet, ich muss aufpassen, dass ich nicht zu viel Sachen streame, sonst habe ich bald kein Internet mehr. Und vor allem würde das bedeuten, dass es keinen Podcast mehr gibt, deswegen. Richtig, das wollen wir natürlich beide nicht. Deswegen weiß ich auch nicht, was das für Musik ist, aber ist es denn Klassische Musik, sind da Vocals, Lyrics? Es ist wirklich spannend in dem Sinne, dass er sich genremäßig nicht festlegt. Es ist immer mit Vocals, also er hat immer, schreibt immer Texte dazu, schreibt die Musik auch komplett selber und nimmt sie alleine auf, also es ist wirklich nur ein Kerl. Und das ist von Metal zu Rock zu Balladen zu Blues, also er ist da wirklich an kein Genre gebunden und nimmt halt die Sachen, die passig sind. Zum Beispiel jetzt im Sovngarde Song ist es halt eine relativ epische, große Rockballade so ungefähr. Bei dem Bioshock-Lied ein bisschen so ähnlich. Es gibt zu Mass Effect 3 ein Lied, das heißt Kelros, da geht es um einen riesigen Thresher-Maw, einen riesigen Wurm quasi, der in dem Spiel vorkommt. Das ist dann eher so eine Metal-Variante, also er ist da wirklich sehr, sehr offen, was die Genres angeht. Und vom Prinzip her gibt es da deswegen, glaube ich, auch vom Geschmack her für alle was. Hört sich gut an. Ja, ist auch wirklich gut. Wie gesagt, wir verlinken es wie immer. Ihr meldet euch einfach mit grundlegender Kritik, Vorschlägen, allem, was euch irgendwie so gerade in den Sinn kommt bei uns, per E-Mail, wie ich gerade schon gesagt habe. Und die anderen Möglichkeiten kennt ihr mittlerweile auch. Über jede Meldung zu unseren Fragen freuen wir uns auf jeden Fall auch. Falls da irgendwas wirklich sehr Interessantes dabei ist, dann werden wir das nächste Mal auch nochmal mit erwähnen. Und sonst hören wir uns einfach wie immer in 2 Wochen wieder, wenn wir das nächste Mal einen schönen Podcast am Sonntag veröffentlichen. Genau, wir sehen uns mal wieder in 2 Wochen. Ich werde mich versuchen, so lange hier in Belgien einzuleben und hoffe, dass ich bis dahin auch noch genug Download habe, dass ich diesen Podcast hier aufnehmen kann. Dass da noch genug Bandbreite übrig bleibt, damit wir uns hier noch gegenseitig einmal alle 2 Wochen mindestens anbrüllen können über fantastische, interessante Themen. Also, dann hoffen wir, ihr seid uns auch weiterhin gewogen und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Euer Merlin und euer Joe. Also, bis denne. Ciao.